Das Leben ist 3 Jahre lang betrogen werden. Und wenn du's rausgefunden hast, trotzdem belogen werden. Das Leben ist, wenn alte Freunde fast an Drogen sterben. Das Leben ist, wenn Manager mit deiner Kohle werfen. Das Leben ist die Kündigung am 2. Tag. Es ist so viel auf dem Herz zu haben, aber keiner fragt. Das Leben ist, wenn 6. Klasse Trauma kickt. Das Leben ist, wenn Mobbing in der Schule dein Vertrauen fegt. Das Leben ist Angst haben vom Angst haben. Schweißgebadet aufwachen, 5 Uhr früh an Samstag. Und genau jetzt, wo es nicht schlimmer werden kann, dann erinnere ich mich dran. Das Leben ist schön, du kannst es nur nicht sehen. Ich fühle alle deine Tränen, wie einsam man sein kann. Leben ist schön, so schön wie blaue Orchideen, wie der allererste Schnee. Nur ein kleiner Reminder. Das Leben ist, sich zu sagen, ich bin mehr für die Familie da. Und einen Tag vor deinem scheiß Geburtstag kommt der Schicksalsschlag. Das Leben ist, auch deine Eltern werden älter und sich jeden Morgen fragen, was geht eigentlich auf der Welt ab. Das Leben ist, du sitzt mit deinen Freunden nachts am Küchentisch. Der eine zeigt Foto, wie von zu Hause nichts mehr übrig ist. Und immer wenn ich denk, ich halt es kaum mehr aus, sag ein leiser Teil, mach die Augen auf. Das Leben ist schön, du kannst es nur nicht sehen. Ich fühl alle deine Tränen, wie einsam man sein kann. Leben ist schön, so schön wie blaue Orchideen, wie der allererste Schnee. Nur ein kleiner Reminder. Das Leben ist schön, schön. Bis Sonnenaufgang im Club bleiben. Das Konfetti von dem Boden einfach nochmal in die Luft schmeißen. Es ist Gänsehaut, wie schön auch diese Welt sein kann. Liebe finden, bei der du einfach du selbst sein kannst. Das Leben ist endlich Therapieplatz. Und dir verzeihen, dass du dich nie wirklich geliebt hast. Das Leben ist zu merken, dass nach all der Zeit dein Herz doch heilt, dass alles besser wird, auch wenn ein kleines bisschen Schmerz noch bleibt.